jeden Mittwoch zwischen 23 Uhr und 24 Uhr kommt immer Uhuhu der Funk. Pogo Radio, die wöchentliche Dosis Anarchie und Bier. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio und der Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 12.10. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung oder wir sind hier live für punkrockesradio.de. Heute zu Gast ist die atemberaubende, super junge Band hier. Die Band heißt Spaten. Das ist korrekt. Wir sind Spaten aus dem schönen Köln-Wuppertal-Bersenbrück-Pfalz. Und wir freuen uns, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Spaten 2, sag doch auch mal was. Ich habe gerade schon begrüßt, guten Abend, das habe ich so im Hintergrund gemacht. Habe ich nicht gehört, war zu aufgeregt. Radio macht man ja nicht alle Tage. Ja, ich habe euch entdeckt im Sonic Ballroom, habt ihr gespielt mit der Band Reiz aus Mannheim. Richtig. Und da war ich doch sehr schwer begeistert. Obwohl ich die Texte nicht wirklich verstanden habe, weil du so nuschelst oder weil die Gitarre zu laut war oder Schlagzeug zu laut war oder sowas. Hoffst du jetzt davon, dass hier eine Gitarre steht? Auf jeden Fall habe ich mir jetzt gedacht, irgendwie, ich lade euch hier mal ein und dann spielt ihr mal die Lieder nochmal richtig langsam, deutlich, und du dass ich mal die Texte verstehe, weil ich habe irgendwie vermutet, dass da doch wohl ein gewisser Wortwitz dahinter steckt. Ja, weiß in dem einen oder anderen Text. Ja, die Wahrheit ist, dass wir eigentlich keine Texte haben so richtig und das meiste, was da auf der Bühne steht, ist Fantasiesprache, die improvisiert ist. Alles aber vielleicht Impro-Theater. Ist manchmal unter den Impro-Dingen auch Brauchbares. Man wird sehen, auch jetzt heute können wir das versuchen. Das ist wirklich improvisiert? Ihr schreibt keine Texte? Ja, doch, zum Teil. Ich weiß, es gibt Bruchstücke, aber... Weil das gerade das Lied, das haben wir gerade gehört. Ja, das war schon Texte, das nicht improvisiert ist. Das ist ein Plädoyer für Print. Lest mehr Zeitung. Liebe Leserinnen und Leser hier, die gerade hier nicht nur um 20 Uhr vom Radio Sendung hängen, sondern auch hier mal live bei Facebook mitlesen. Nicht immer nur Spon checken, sondern auch mal... Auch mal so ein Printmedium kaufen. Ja. Ne? Die ganze Branche geht zugrunde. Und das wollten wir damit sagen. Welche Zeit? Nicht diesen schnelllebigen Journalismus, sondern dass man da auch mal ein bisschen fundiertes Wissen haben möchte. Ja, ne? Welche Zeitschrift befindet sich in deinem Abonnement? Ich habe kein Abonnement. Ich hasse Print. Das ist aber schlecht. Ich gucke nur Internet. Was soll ich denn? Immer nur spannend. Warum eigentlich? Was soll ich denn? Ich spiele online, reicht mir. Ja. Schön. Also, du? Was ist denn deins? Was hast du für Abos? Ja, ich habe ein Titanic-Abo. Ach so, aber ja. Ich lese sie schon lange nicht mehr. Ich habe das einfach nur und krieg's in den Briefkasten, guck mal die Bilder an und dann denke ich mir, ich lese mir es noch durch, aber dann kommt schon wieder die nächste Ausgabe. Ja, das ist schwierig, ne? Wenn ich Artikel lese, dann lese ich sie online. aber nicht irgendwie im Heft, weil... Abos hatte ich auch lange nicht mehr. Ich hatte drei Abos in meinem Leben. Es hat angefangen mit dem Werder Bremen Magazin. Dann war es mit 13 die Bravo. Mit 15. Was? Die Bravo kommt abonnieren? Ja, natürlich kann man abonnieren. Die leben doch nur von Abos. Du hast doch nur Dr. Sommer angeguckt, oder? Das ist nicht wahr. Und dann habe ich noch das dritte Abo war GameStar, weil da habe ich viel gezockt. Und das vierte Abo war die Titanic tatsächlich. Ich finde, das ist ein guter Werdegang. Mhm. Man kann den Qualitätsunterschied merken, glaube ich. Ja. Ja. Und jetzt ist auch schon lange her. Jetzt gucke ich halt, ich hasse Print. Schön, dass wir gerade ein Lied gespielt haben. Pro Print, aber... Ja, das Leben ist nicht einfach. Ne? Das ist alles ein bisschen komplizierter. Ja, die Band Spaten. Ja, wie gesagt, du hast deine Snare dabei. Mhm. Ja, mach nochmal. Ja. Ja, komm mal ein bisschen hören, ne? Mal gucken, ne? Ja, ein bisschen laut. Wegen der Nachbarn weiß ich nicht. Wir haben mehrere Lagen... Es geht mir jetzt Klopapier draufgepackt. Das habe auch gerade dasselbe gedacht. Was interessiert mich die 500 Nachbarn, wenn es hier um eine Sendung geht, wo die wichtig ist, wo die 20 wichtig Leute zuhören. Also. Das ist das kulturelles. Ja. Warum ist Heyo 506 wieder aus dem Chat rumgegangen? Das nehme ich persönlich. Im Chat gibt es nämlich hier auch und es gibt auch noch eine Webcam. Ich mag den Namen Ratte. Ratte, das ist so. Hallo Ratte 206. Wie ist schön. Jetzt wo brauchen wir noch her, Ratte, Köter, was haben wir noch? Spucke. Ja, sag mal, zu eurer Band nochmal, Spaten, also ihr seid aus dem Nichts, also für mich, in meiner kleinen Welt, aus seid ihr so aus dem Nichts. In den Billboard-Charts. Seid ihr einfach so aufgetaucht. Ja, seid ihr einfach so aufgetaucht. Gibt es irgendwelche Hintergründe, gibt es irgendwie einen Werdegang, gibt es irgendwelche Bands, die davor existiert haben oder ja, wie jetzt, oder was? Jetzt können wir ja richtig. Hallo Stefan. eigentlich waren wir jetzt mal zu dritt, da hießen wir noch Picasso malt Piranhas, ein sehr sperriger langer Name, der keinem im Gedächtnis blieb. Mhm. Und dann hat uns unser Drummer verlassen, das ist der Stefan. Schöne Grüße. Ich war damals noch Bassist übrigens. Und da war der Christian hier noch Bassist und dann haben wir gesagt, irgendwie, das stört mich jetzt, irgendwie brauche ich wieder was zu tun. Mhm. Und dann haben wir Spaten gegründet, aber hatten das Problem, dass Christian kein Schlagzeug kann. Also wir haben zwischendurch bei den Proben, wenn Stefan sehr erschöpft war, habe ich mich an Schlagzeug gesetzt und dann haben wir Spaten quasi da schon aufleben lassen, aber wirklich... Erfolg hatten wir erst danach. Ja. Aber wichtig ist doch auch für eine aufstrebende Band, dass er erstmal so in die T-Shirt-Produktion geht und Aufkleber macht. Ja, die heutzutage leben die ganzen Bands ja nur noch vom Merch, ne? Ja, das ist ja. Von Musik lebt ja keine Band mehr. Das Tindleute. Ist ja halt Merch und Sticker und Handtücher und Wollmützen und Unterwäsche und Laken. Ne? Aber wir haben das alles nicht. Muss seht ihr euch in 5 Jahren? Du? In der Textilbranche? In der Textilbranche, ja. Wir designen da Spaten-T-Shirt. Spaten wird schon ein Label, Modelabel, hoffe ich. Also nebenbei machen wir dann Musik. Wie jetzt zum Beispiel, wollen wir spielen? Ja, wir können was spielen. Ja, ihr könnt das spielen, ja. Wir können es mal ausprobieren hier. Wir haben vorher schon fleißig geübt. Ja, ihr habt fleißig geübt. Warte mal, ich muss jetzt nicht nur alle Mikros halten, sondern ich muss jetzt auch noch hergehen und muss da die Regler bedienen. Achtung. Multitasking. Ja, ja. FCK-NZS-161, moin! So, jetzt, ich halte das Mikro, du musst ja spielen. Ja, ich, ja, ganz richtig. So. Was spielen wir denn? Boah, was ist der Bock? Nee. Ja, müsst ihr schon dann hier nicht so lange rummachen? Ach ja, gut, ne? Wir spielen jetzt in das Lied Suppe, das war unser erstes Lied, das ist textlich, geht das sehr in die Tiefe. Es geht darum, dass man viel Leid erfahren hat durch Enttäuschung, nämlich, dass man zum Beispiel für einen geliebten Menschen eine Suppe gekocht hat. Und der geliebte Mensch kommt nach Hause, man hat hat 2 Stunden lang an der Suppe gesessen mit irgendwie, keine Ahnung, Lauch. Und dann kommt der Mensch nach Hause und dem schmeckt die Suppe nicht. Und da ist der Bildschirm schon gerade angegangen. Und dann ist natürlich der Ärger und die Wut groß und die haben wir in dieses Lied reingetragen. Also das ist sehr emotional. Eins, zwei, drei, vier. Ich habe Suppe gemacht mit vielen Klößen. Ich habe Eierstich hinzugefügt. Ich habe Suppe gemacht mit vielen Klößen. Ich habe Eierstich hinzugefügt. Ich habe Suppe gemacht mit ganz vielen Klößchen. Ich hoffe, du hast einen guten Appetit. Ich hab gekocht für dich. Ich hab gekocht für dich. Ich hoffe, du genießt den Abend sehr. Es ist wirklich sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Ich habe den ganzen Abend sehr viel Mühe reingesteckt in das Kerzengewitter, das auf uns losprasselt. Ja! Yeah! Und jetzt! Ich habe gekocht für dich! Ich hab gekocht für dich. Ich habe Suppe gemacht mit vielen Klößchen. Ich habe Eierstiche zugefügt. Ich habe Suppe gemacht mit vielen Klößchen. Ich habe Eierstiche zugefügt. Juhu, ja, super. Ja. Das war doch mal hier ein Irre. Wenn es mal nicht einschlägt wie eine Bombe. Wie eine Bombe, ja. Ja, achso, ich brauche ein Mikro. Ja, Dankeschön, Mikro, Dankeschön. Ja, schön, Dankeschön. Ja. Dimitri, bist du noch da? Ja. So. Ja, nicht mit den Hörern und Hörern reden. Ich darf nur mit dem Flirten. Nee, darf man nicht. Ich dachte, das ist hier Partizipation und ein bisschen auch Teil, also, Anteilnahme vor allen Dingen. Zu Dimitri fällt mir aber ein, der war eigentlich unser, wir hatten damals vor ungefähr 12 Jahren eine Rotz-Punk-Band. Ja. Und er war so ziemlich unser einziger Fan, den wir damals hatten. Ja. Damals Rosa Deutschmark. Das war richtig schöner. Achso, ja, unsere erste Band hieß übrigens Rosa Deutschmark. Das ist so der Wegbereiter in die Billboard-Charts. Ja. Ne? Komm mal ein bisschen zu dir, weil du bist ja auch ein angenehmer Junge. Mensch. Ne? Ja, so. Ich habe geduscht, du nicht. Das ist gelogen, also, obwohl. Ja. Ja. Ja, was gibt's noch? Jetzt trinkst du, ne? Du bist Moderator, musst aber eine Frage stellen. Ja, nee, ich seid ja hier, das ist eure Sendung, ne? Ich bin ja nur der Technik-Fuzzi. Achso, dann spiel noch mal. Ja, ja. Ich würde jetzt gerne eine rauchen. Würdest du rauchen? Ja, du kannst ja während dem Reden rauchen. Nee, kann ich eben nicht, weil ich ein Mikro in der Hand habe. Ja, komm her. Das ist auch unangenehm für die nächste Person, die dann das Mikrofon hält, oder? Wenn er nicht Raucher ist. Nee, die wissen das ja nicht. Wir mixen die dann zusammen. Die kriegen das ja gar nicht erzählt. Ich habe auch das Gefühl, dass ich langsam ein bisschen krank werde, aber das ist... Das können dann die nächsten Gäste wissen. Aber solange du jetzt noch merkst, dass du krank wirst, ist eigentlich nur ein gutes Zeichen. Ist man da nicht ansteckend in der Zeit gerade? Nee, aber das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Selbstreflexion und sowas. Ich möchte das Thema wegbewegen von Krankheitssymptomen. Ja. Sehr negativ. Zu der Aussicht, die wir hier haben. Darf man das eigentlich sagen? Nee, also wir erzählen jetzt Sachen, die eh niemand mitkriegen kann. Ja, weil ist Krankheit Blödsinn, ist jetzt auch nicht so toll, oder? Ich wollte nur sagen, dass wir hier über den Dächern Kölns im 27. Stock sind. Krankheit hat was. Krank kennt jeder, ja, kennt aber jeder, Aussicht kennt jeder, auch ne? jeder. Und da kann er irgendwie, können die auch nachempfinden. Ja, Aussicht. Wir sind im 27. Stock eines Hochhauses in Köln. Und das Wetter und ist sehen sehr schön, von hier die Düsseldorfer Brücke. Ja. Und die Erdkrümmung kann man hier und feststellen. Und das Bayerwerk in Leverkusen. Ja. So. Man kann sehr, sehr weit gucken. Nee, jetzt kommen wir mal zu euch. Also wie habt ihr zusammengefunden? Seid ihr zusammen im Kindergarten gegangen und dann kennt euch schon ewig? Wahrscheinlich oder sind wir zusammen in den Kindergarten gegangen. Ich weiß es gar nicht. Jetzt ist Kruste 0815 weg. Ja. Ich wollte... Kindergesichten scheiße. Naja, wir kennen uns tatsächlich schon seit wir 5 sind. Wir kommen aus demselben kleinen Städtchen aus Niedersachsen. Aus Niedersachsen, aus dem schönen Bersenbrück. Da fließt die Hase durch. Die fließt auch durch Haselünne, aber Bersenbrück ist schöner. Mhm. Und da gibt es einmal im Jahr ein Reggae-Festival. Da sind alle Bewohner sind sehr offen. Und es gibt zweimal im Jahr den Kartoffelmarkt. Und das ist natürlich viel interessanter. Bühnen, ja, und Strohmänner, Menschen, die gebastelt wurden von der Landjugend. Seid ihr aufgrund der Landflucht, seid ihr jetzt hier in die Großstadt gezogen? Oder wie? Mhm. Das hat ungefähr 300 Kilometer gedauert, aber... Ja, ja, also, nee, also... Wo? Stell doch mal den Aschenbecher in die Mitte. Ja, warum denn nicht? Das ist ein bisschen ein schlechter Gastgeber. Wenn der einer wär's. Okay. Du bist auch der Gastgeber. Ja, ja. Da, schön. Ja. Ja, ich bin jetzt dafür, dass wir Gedränge kenne ich sogar. Den Bassisten kenne ich. Der ist cool. Der wohnt auch in Ehrenfeld. Ja. Mach mal an. Ja, kann ich machen. Ja. Ja, Achtung. Hallo Konstantin. Achtung. Sorry. wieder an hier. Ja, das war Gedrängel, die auch nebenbei noch eine Roxette-Coverband betreiben oder betrieben haben. Hat mir sehr gut gefallen. Ich würde gerne mal mit denen spielen, wenn die jetzt zuhören, aber tun sie. Ich denke mal, der lässt sich was machen, ne? Zwangsläufig läuft es ja eh auf sowas raus, ne? Ja. Mir ist gerade der Popschutz hier abgefallen. Tut mir leid, ich muss gerade durch deinen Hätte gar nicht das Raum Wort, ich hätte gar nicht das Wort gewusst für dieses Ding. Popschutz? Ja. Popschutz. Dann merkt man, du kommst aus dem Bereich Medien. Das ist nicht korrekt. Ich habe Zivildienst im Kindergarten gemacht. Ja. Das ist wahr. Ich habe 20 Kinder eine Jacke. Ich habe keinen Zivildienst gemacht. Ich habe es geschafft, ausgemustert zu werden. Ja, ich auch. Ja. Ihr seid ein besserer Mensch. Wie hast du das geschafft? Haschischabusus und diverse Krankheiten, die man nicht sofort nachweisen kann. Mhm. Ich habe ungefähr 10 bis 20 Kilo zugenommen. Nee. Ich habe es auf jeden Fall versucht. Und sehr viel Lakritz vorher gegessen für den Blutdruck. Ja. Oder gegen den Blutdruck. Nee, für den Blutdruck. Für den Blutdruck. Und das Schöne war, ich saß bei der Musterung im Wartesaal und die ganzen sportlichen, durchtrainierten Typen kamen rein. Alle so, ja, ich bin ausgemustert, voll geil. Und meinten irgendwie so, ich saß dann so, scheiße, wie hast du das geschafft, weil ich unbedingt ausgemustert werden wollte. Und ich meinte so, ja, ich hab mal so ein Schulter ausgekugelt gehabt und sowas. Und ich saß da ohne Allergien, ohne irgendeinen Knochenbruch in meinem Leben gehabt. Und ich dachte einfach, scheiße. Das Einzige, wo ich die Chance hatte, war zunehmen und beim Hörtest schummeln. Und irgendwie habe ich es geschafft, da ausgemustert zu werden. Ja, ich habe, das ist die jetzt heranwachsende Generation kennt es ja gar nicht mehr mit der ganzen Musterung. Nee, da gibt es noch Buftis und freiwillige FJler. Ne? Ja. Ja, ist auch, weiß ich nicht, das Thema gut? Mm-mm. Nee, ne? Schlechtes Thema. Ja. Schön, wie du immer da drüber sitzt und bewertest, welche Themen gut sind oder nicht. Ja. Können wir mal weitermachen. Also ich hatte eine gute Zeit während meines Zivildienstes. Mhm. Viel gelernt fürs Leben. Ja, du hast gerade selber gesagt, das ist ein scheiß Thema. Ach so. Ja, gut. Worüber wollen wir sonst reden? Ja, Butzi 2000 fragt Hallo? Fragezeichen. Hilfe? Ja. Fragezeichen. Hilfe? Das ist nicht der Notruf. Das ist nicht der Notruf, bitte 112 anrufen. Nee, sowas muss ich auch mal kritisieren. Ich mache jetzt gleich das Chatfenster zu, wenn noch mehr Hilferufe kommen, weil das wird einfach zu überbewertet. Nee, ich finde das schon gut, so ein bisschen Zeit. Partizipation. Reden mit den Leuten. Irgendeiner, der irgendwie weiß, wie eine Tastatur von vorne aussieht, der schreibt irgendwas rein und dann machst du Butzi 2000 total runter. Butzi 2000, dann hör dir das nicht an. Wir mögen dich. Ja! Hey, Butzi, danke. Butzi, komm in die Sendung und leih uns deine Stimme und dann kannst du dich... Butzi 2000, kennst du den Film Dumm und Dümmer mit Jeff Daniels und Jim Carrey? Da spielen nämlich das Spiel Butzi und der Doppel-Butzi schlägt den Butzi, weil das geht dann so. Butzi! Ich hab den... Was? Ja, egal. Vielleicht ist das dadurch inspiriert, aber ja, weiß ich noch nicht. Hast du dir gedacht? Ja, schade. Ja, ich habe auf deinem Facebook-Profil gelesen, dass du für die Heute-Show arbeitest. Ja, jetzt brauchst du nicht so tun, als wärst du entsetzt. Nein, das... Ja, bitte. Sowas gibt man an, aber das stimmt natürlich nicht. Ich arbeite eigentlich für eine andere Medienanstalt. Nämlich für das Kölner Funkorchester. Ja. Ja, das stimmt. Ja, das ist korrekt. Ja, warum schreibst du das dann hin? Ja, das mach mal so. Ne? Man lügt nur ein bisschen rum, um Eindruck zu schinden bei den... Das ist Facebook, das ist die Facebook-Kultur von heutzutage. Aber da kommen wir auf ganz dünnes Eis, ne? Da sitzt du in einer Radiosendung und wirst ich wusste nicht, dass du Recherche betreibst. Ich habe mir 1000 Fragen. Ja, das steht ja ganz unter deinem Namen drunter, ne? Ist doch nicht mal mein richtiger Name ist ja noch nicht mal angegeben da. Ja, doch, Tassenmeier. Ja, scheiße, das auch noch. Ja. Fuck. Ja. Nee, da wollte ich mal wissen, ob du da so in der Redaktion arbeitest oder irgendwie im Grafikbereich oder irgendwo oder was. Nee, ich bin da gar nicht tätig. Ich bin Chemiker und habe ich Chemie studiert in Aachen. Ja. Und mache jetzt gerade meinen Doktor in Wuppertal. Und das läuft nicht so gut. Aber vielleicht wird es noch besser. Ah, ich merke schon, du willst nicht drüber reden. Also, nee, das ist wirklich so. Also ich wollte nämlich mal wissen, ob vielleicht weißt du ja, vielleicht kennst du jemanden, der da arbeitet. Ich wollte mal wissen, ob die wirklich, wenn die Sommerpause haben, ob die dann alle Urlaub haben. Oder ob die dann in der Sommerpause vorarbeiten. Das weiß ich nicht. Das müsste ich nachhören. Ja, kannst du mal deinen Kumpel fragen, der da arbeitet. Ja, mach ich. Ja. Vielleicht. Also, kann ich jetzt auch machen. Weil ich habe ja das Problem, ich habe ja irgendwie hier leider keine Sommerpause. Was machst du denn? Mir, ja, ach so, hier. Ich bin da einfach durch, ne? Hör dir eh keiner zu. Und dann denke ich mir, die machen alle Sommerpause, die ganzen Sendungen. Ja. Und Winterpause und was ich alles. Soll ich das auch mal machen? Ja, warum nicht? Aber dann sind deine Hörer natürlich enttäuscht, ne? Die hören ja so auch durch, wie du produzierst. Das sind die ja gewohnt, dass du immer da bist. Ja, ja. Aber vielleicht sollte man einfach mal ein bisschen so, ne, ein bisschen, einfach mal ein bisschen so, wie nennt man das? Willst du was gelten, mach dich selten. Genau. Nach dem Motto. Bist du Star, mach dich rar. Ja. Ja. Nach dem Prinzip kannst du vorgehen, aber natürlich, also Christian wäre enttäuscht, glaube ich. Ja, natürlich. Ich als Stammhörer wäre sehr enttäuscht. Jeden Montag, 20 Uhr, Pogo-Radio. Was soll ich denn in der Sommerpause machen? Soll ich ins Freibad gehen und Pommes essen? Nee, ist nichts für mich. Ist nicht mein Ding. Ich war original schon, glaube ich, seit 5-6 Jahren nicht mehr im Freibad. Und ich sag jetzt nur aus 5-6 Jahren, weil davor weiß ich nicht mehr, wie da mein Leben war. Wo war das? Wo war das? In Mannheim oder wo war das? Ich glaube, in Mannheim war das. War ich zum letzten Mal im Freibad. In Mannheim gibt es Freibäder? Ja, gibt es ein Freibad. Es gibt sogar in Bersenbrück Freibäder. Ja, aber also Bersenbrück ist auf dem Land, da hat man nichts anderes. Nein, die Hase, von der habe ich schon gesprochen heute. Ach stimmt, da haben wir auch drin. Warum hast du überhaupt ein Freibad? Dein Butzi zählt nicht. Sehr gut, Butzi 2000. Genau das meine ich. Sehr gut. Gut, es ist schön, dass es zwei Leute verstehen. Zwei Leute. So, ich wollte jetzt irgendwie... haben sich zwei gefunden. Ich wollte jetzt noch irgendwas über euch erfahren, aber ihr seid halt eine junge Band. Da gibt es halt wenig rauszukitzeln. Ich könnte dich noch fragen, was machst du eigentlich beruflich? Ich... ja. Also ich hab in Aachen Chemie studiert und jetzt gerade mache ich in Wuppertal meine Doktorarbeit. Das ist nicht gelogen. Ich kann das bestätigen. Was machst du eigentlich beruflich? Ich mache jetzt bald meine Prüfung als Altenpfleger. Ja. Ja. Bin gerade voll in der Prüfungsphase drin. Und da hast du Zeit für uns, trotzdem. Ja, klar. Das ist aber wahrscheinlich nicht dein erster Beruf in deinem Leben gewesen, nee, oder? Nee. Ich habe schon sehr viele Berufe gemacht. Was war denn dein erster Beruf? Steinbildhauer. Das war dein Ausbildungsberuf damals, als du 16 warst? 18. 18. Nach der Realschule. Okay. Und dein zweiter Beruf? Mediengestalter. Als es noch so nagelneu war, als sie gesagt haben, das ist der coole, heiße Scheiß, das gibt's noch gar nicht. Damals hieß es noch Schrift. Bild und Ton oder, ach so. Und dann habe ich dann halt Print. Ja. Und dann habe ich das gemacht, weil ich gedacht habe, das ist der Beruf der Zukunft. Und ist auch geil, den ganzen Tag irgendwie im Internet rumhängen und so, ne? Als das Internet noch frisch war und noch, ja. Ja. Ja, jetzt macht halt jeder Dödel. Ja. Und jetzt stehe ich halt da als alter Dödel und da musste ich mich halt irgendwie entscheiden, mal was Neues zu lernen, weil es ja jeder Dödel kann. Ja, was und viel besser und geiler als ich. Sag das nicht, du bist schon ein guter Typ. Ja, ich bin ein cooler Typ, aber das bringt mir nichts beruflich. Auf dem Jobmarkt. Ja, auf cooler Jobmarkt, Typ, bitte angeben unter Soft Skills sind sehr wichtig. Ja, cooler genau. Typ. Ja. Cooler Typ. Ich würde jetzt noch eine rauchen. Wollen wir dabei Shemale Trouble hören? Wir können das machen, ja. Die haben nämlich wieder was Neues auf den Markt geschmissen. Die gibt es ja schon ewig. Die gibt es ja schon 100 Jahre. Mindestens aus Berlin sind die. Und jetzt haben dann wieder irgendwie was Neues. Irgendwie, das habe ich mir da irgendwo aus dem Internet runtergezogen, glaube ich. Legal. Speak Up heißt das Lied. Und das hören wir jetzt. Während du raust, gehe ich mir Bier holen, glaube ich. Wo denn? Please tell me what you're thinking. I think it all. Das waren Female Trouble. Es gab auch mal eine Band, die hieß Female Trouble. Vielleicht haben sie sich dran angelehnt. Naja, nee. Der Christian ist gerade auf Klo, der kommt gleich wieder. Ja, so viel Zeit. Hm? Die Klospülung gefunden, ja? Nee, haben die Klospülung noch gehört, das hätte ich sehr schön gefunden. Ja, das ist jetzt aber super. Wenn das das erste gewesen wäre. Das wäre ja fast wie ein Hörspiel jetzt, ne? Ja, ja, das machen wir gerade. Ja, ja. Ah, ihr könnt jetzt wieder Musik machen. Genau. Warte noch die Zigarette bitte. Ach so, ja, dann machen wir. Machen wir kommen gerade aus der Musik und. Wir sind ja. Außer kommen wir gerade da. Ja, ja. Schema Trouble, ja, da kommen wir nicht gegen an. Nee. Sag nicht nee. Warum? Weil habt ihr auch einen Proberaum hier und so und dann guckt ihr dann zusammen oder spielt ihr daheim bei euch im Zimmerchen? Ja, naja, nee, wir haben. Ihr seid ja ein Vorteil, ihr seid ja nur zu zweit, ne? Also eine Band, zwei Leute. Ist sehr leicht. Sehr angenehm. Ist auch besser wegen der Kohle dann beim Auftritt, ne? Wenn es welche gäbe, wäre es gut, ja. Das stimmt. Aber wir machen es ja nicht wegen der Kohle, ne? Das ist ja. Aber auch Catering, toll. Künstlerischer Ausdruck. Ja, gibt es auch mehr. Ja, mehr Bier halt. Mehr dann Bier und alles. Freibier. Ja. Und ihr könnt auch noch Leute reinschmuggeln. Zum Beispiel, wenn ihr mal wieder einen Auftritt habt, dann könnt ihr mich zum Beispiel reinschmuggeln und sagt, einfach eine Veranstaltung, das ist unser Bassist. Mhm. Na, und ich kann dann im Backstage sitzen, Bier trinken, während ihr spielt. Meinst du, das fällt nicht auf? Das fällt nicht auf. Du kannst dich auch mit einem Bass, der nicht eingestöpselt ist, dann auf die Bühne stellen. Nein, Quatsch. Ich setze mich dann im Backstage-Raum und sauf das Bier. Das machen wir. Unser nächster Auftritt ist nämlich in 3 Wochen in der Brause in Düsseldorf. Da müsstest du natürlich nach Düsseldorf dafür. In 3 Wochen? Ich dachte, was? Und 4, weiß ich nicht. Ja, echt? Wenn er mich mitnimmt und wieder herbringt. Kannst du den Bass ein bisschen? Ich kann auf jeden Fall Bass. Ich sehe auf jeden Fall gut am Bass aus. Also ich habe ein typisches Bassprofil. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist auch das Wichtigste. Der Hoshi verbessert sich übrigens gerade im Chat. Ne? Ich habe auch ein Female Trouble, haben sich irgendwann in Shemale Trouble umbenannt, ist aber die gleiche Band. Ja, und der Hoshi, darunter die Quelle sogar. Der Hoshi, der Hoshi ist ja mein Online-Redakteur. Ach so. Der sozusagen, der sozusagen mein zwar. Kann der auch für mich mal was rausfinden? Mein fundiertes Fachwissen noch verbessert. Ne? Hoshi, kommt Mail aus Düsseldorf? Nein, Mail kommt aus Düsseldorf. Also ich will es von Hoshi wissen. Ja, ich möchte da die Quellen auch. Ja, der Hoshi. Wahrscheinlich Wikipedia. Der Hoshi reagiert nur auf meine Fehltritte, nicht auf deine. Ach so, schade. Mhm. Ich wette, er kommt gleich trotzdem mit dem Link. Ja. Ja, mal gucken. Wetter ist heute gut. Ja, so, was machen wir jetzt? Ja, wir spielen jetzt noch ein Lied. Könnt ihr noch ein bisschen outen, noch ein bisschen erzählen von euch? So irgendwie. Wir spielen jetzt ein Lied, pass auf. Was denn? Er spielt jetzt noch was. Okay. Ja, wenn Worte nicht mehr reichen, ne, dann muss Musik her, ja. Oh Gott. Ich mach mal die Mikros wieder runter hier. Was haben wir noch? So. Einmal die Spaten, wir haben noch das Dingslied Perlentaucher, wir haben noch Bam Bam, aber das ist gerade schwierig. I believe in the Spaten, believe in the Spaten all night long. I believe in the Spaten, I've been dead all night long. Das ist nicht meine Zeit, ich brauch die Uhr nicht mehr. Es ist nicht meine Zeit. I believe in the Spaten all night long. I believe in the Spaten, la la la la la la. Es ist alles so verquer, ich kann nicht mehr sein. Ich möchte Leute sehen im Verein. I believe in the Spaten all night long. I believe in the Spaten all night long. Es ist nicht meine Zeit, ich hab die Uhr nicht mit. Es ist nicht deine Zeit, ich hab die Uhr nicht mit. Ich bin der Spaten, wir sind die Spaten. Wir machen alles. I believe in Spaten all night long. I believe in Spaten all night long. Es ist nicht meine Zeit, ich hab die Uhr nicht mit. I believe in Spaten. Jawohl, Spaten live hier bei Pogo Radio. Bitteschön, hier eure Mikros. Dankeschön. Ja. So. Ach, hier, der Tommy ist da. Ja. Schlimmer als der Rest. Ja, wir unterhalten uns bitte nicht. Ich mache jetzt keinen Chat. Du hast den Nice Cast angemacht. Ja, ja. Nee, den Chat. Ja. Das heißt so. Ja, schlimmer als der Rest muss man dazu sagen. Das ist ein altes Lied. Das ist unser alter Sänger, der sich da gerade gemeldet hat anscheinend. Ja, es kommt so aus allen Löchern, kommt das gekrochen. Ja, ja. Unsere Rotzpunk-Band. Die, ja, die wollen jetzt 16. auch was vom Ruhm abhaben. Die wollen so läuft das nicht, Tommy Bommi. Vom Spaten abhaben. Hieß das Lied überhaupt so? Ich weiß es gar nicht. Wie kam der eigentlich auf den Namen Spaten? Einfach so, seid ihr ins Bauhaus? Das waren mehrere Stunden Brainstorming. Ja. Und irgendwann ist das dann daraus entstanden. Könnten wir eigentlich auch schöne Motive machen, so für Logos und sowas. Haben wir doch schon. Kennst du unser Logo nicht? Ja, du hast doch Facebook-Stalking betrieben. Ja, ja. Ich denke, du hast Recherche betrieben. Ja, das war aber nichts dabei, was wir annähernd als Logo bezeichnen können. Das ist so eine Frechheit. Wir gehen. Christian. Wir haben jemanden professionell. Mach deinen Scheiß doch allein! Ah. Ja, ja. Laut genug. Er wollte die Tür zuschlagen, ja. Ja, schwierig, ja. Schwierig, ja. Das ist meine Hörspielambitionen hier ausleben. Mhm. Kannst du auch so ein Pferd machen, das läuft oder galoppiert? Oh Gott, jetzt diese. Ja. Also, wenn wir schon dabei sind. Oh, jetzt Achtung. Es galoppiert gerade ein Pferd in die Sendung. Da steht ein Pferd im Flur. Sowas. Wahnsinn. Sowas hast du sowas schon mal in deiner Radioshow, in einer kleinen Radioshow erlebt, in einer großen Radioshow erlebt? Sowas kann man eigentlich auch mit der besten Digitaltechnik gar nicht irgendwie nachmachen. Da muss man sowas, das geht nur mit Trommel. Ja. In der echten Trommel. Die analoge Welt, ne? Ja. Das wissen die ganzen Digital Natives gar nicht mehr. Was eine Trommel ist, wie sich eine Trommel anhört. Ja, das war eine Trommel. Ja. Das war eine Trommel. Die kennen ja nur so wie die Rote Heide. Ich hatte auch mal so ein Soundboard, wo man so draufdrücken konnte. Ach, das ist nicht das Gleiche. Warte mal, so ein Mittelbrett wie Stefan Rapp vor 20 Jahren? Ich hatte es vorher schon. Allerdings kam dann der und habe ich es dann weggeschmissen. Ach, du hattest die Idee vorher? Ja, ja. Ach so. Ja, natürlich. Ich der Einzige. Es ist halt so wie ein Kopierer. Ne? Mhm. Irgendwie kommen dann drei Leute gleichzeitig auf die Idee, einen Kopierer zu entwerfen, wo man Blätter kopieren kann. Ja. Aber nur eine Firma setzt sich halt durch. Na, und das war halt. Ja, bitte, die anderen war's nicht du, ne? Ja. Weil jetzt, das hat ihn auch berühmt gemacht, ne? Also, und jetzt musst du Pogo-Radio machen. Es hätte das Pogo-Radio-Turmspringen gehen können. Ja, das müsst ihr euch auch mal aus. Pogo-Radio-Turmspringen. Wenn ihr mal. Ihr müsst auch. Schlag den Pogo-Radio. Das ist halt jetzt, auch wenn ihr mal berühmt werden sollt. Pogo-Radio-Wok-WM. Kommt noch ein bisschen näher her, Mischung. Entschuldigung. Du brauchst nicht so weit weg. Das Kabel habe ich extra so kurz abschneiden lassen. Ja, das war, weil wir gerade hier in der Session waren. Ja. Nee, es ist auch so, wenn ihr mal berühmt werdet, solltet in ein paar Jahren, dann werden andere Bands natürlich drunter leiden müssen, weil die Leute gehen ja nicht auf ihre Konzerte, sondern auf eure Konzerte. Mhm. Das heißt, dadurch entsteht auch eine gewisse Monokultur. Richtig, ganz richtig. Und das Konzept nur Schlagzeug und nur Gitarre, das sind wir die Ersten. Ne? Das gab es noch nie vorher. Das haben wir uns auch so überlegt, dass wir mal ein bisschen Neuland betreten. Ja. Ja, das. Ja, gibt es noch eine Band, fällt mir gerade ein, aber die werden wahrscheinlich in eurem Schatten wahrscheinlich aber total untergehen. Aber Bullenblut. Genau, es sind auch nur zwei Leute. Sind auch nur 5 Sekunden. Ja, welche? Ja. Ist das auch Gitarre und Schlagzeug? Ich glaube, das ist Bass und Schlagzeug. Bass und Schlagzeug. Oh, das will ich mal hören. Schlagzeug ist immer das Wichtigste, ne? Ja. Wie bitte? Schlagzeug ist immer das Wichtigste an diesen Bands. Merkt man. Schlagzeug Spiel ist ab, ich werde es nicht hören, dieses Lied. Das waren Arbeitstitel Bullenblut, eine sehr gute Band aus Freiburg. Wir sind begeistert tatsächlich. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Wo kommt die aus welcher Stadt? Freiburg. Freiburg. Freiburg, ja. Das ist zu weit weg, das geht nicht. Ja, vielleicht spielen sie mal bei euch als Vorband. Wir treffen uns in der Mitte. Wenn ihr gnädig seid, ja. Kassel wäre schon so. Kassel, was gibt es da eigentlich für Läden? Kassler. Dokumenta gibt es da. Ja, die nehmen uns nicht. Hm. Weiß ich auch nicht. Können wir versuchen. Weiß ich also. Irgendwie ist ja schon Kunst, was wir tun. Wir müssen es auch mal probieren. Einfach. Da gibt es Kassel-Wilhelmshöhe. Da gibt es so einen Bahnhof, wo man irgendwo landet und dann irgendwie nicht in die Stadt kommt, wenn man da sitzen bleibt irgendwie nachts. Das ist auch UNESCO-Weltkulturerbe. Ne? Der Herkules da, der ist auch schön. Warst du schon mal da? In Kassel? Mhm. Ja, wie gesagt, in Kassel-Wilhelmshöhe und ich musste dann warten, bis der nächste Zug kam, irgendwie 3 Stunden später. Da gibt es eine schöne Currywurstbude. Ja. Ja. Ist auch egal jetzt. Ja. Oh. Ah, Cocktail Bar Stammheim sind doch auch nur 2. Okay, die habe ich doch auch hier irgendwo. Nee, das ist jetzt. Ja. Holst du jetzt aus dem Archiv, oder was? Ja, also, das ist kein Problem. Der Hoshi, es gibt einige 2. Ja, warte mal, wie hießen die noch? Mobina Galore? Nee. Mobina Galore gibt es noch, da gibt es noch Düse. Es gibt eigentlich die besten Bands sind eigentlich nur 2 Leute. Habe ich immer gesagt. Ja, und der Rest sind halt. Der Rest sind halt irgendwelche eingekaufte Musiker, die ja irgendwie da. Ja, genau. So eine Rhythmusgruppe, ne? Genau. Ohne Seele. Die man da so mit. Die man da dazu kauft, die irgendwo bei Kleinanzeigen sind. Genau. I believe in den Spaten, schreibt der Butzi 2000. Dankeschön, Butzi 2000. Das hatten wir doch gerade eben schon. Ne? Aber der Moderator verbietet mir leider zu lesen, was die Fans schreiben. Ne? Aber irgendwann macht das auch wirklich zu. Ja, er kündigt das die ganze Zeit an, aber er macht es. Ihr sollt euch mit mir unterhalten und nicht die ganze lesen. Wir unterhalten uns sehr gut mit dir. Ich glaube, sonst reden wir gar nicht. Ich ziehe euch gleich die Lesebrillen vom Gesicht. Es ist schön, wie du uns das alles aus der Nase, wie du uns so entblätterst. Ne? Also das ist, wow, wir sind eine sehr introvertierte Band. Ich würde jetzt gerne ein Lied von uns hören. Ja, das können wir machen. Da bin ich auch dabei. Das, was noch nicht gespielt wurde. Ja, das habt ihr doch auch schon live gespielt. Das, was wir nicht selber spielen müssen gerade. Das habt ihr gerade live gespielt. Nee, aber nicht. Textlich unterscheiden die sich nicht so groß. Okay. Was? Spart. Nee, warte mal, wo muss ich das hinschieben? Hier muss ich es hinschieben. Zwischen Pisse und Arbeitstitel Bollenblut. Ja, alles klar. Jetzt hast du ein bisschen... Geteasert. Ja, geteasert hat er. Aber es dauert, bis es anfängt. Ich freue mich schon auf Pisse. Wie, das dauert? Das dauert. Ja. Da habt ihr am Schluss nochmal gezeigt, was er könnt musikalisch. Ne? Lange nicht mehr gehört. Wahnsinn. Wow! Wow! Ich bin hingerissen. Wow. Ich bin hingerissen. Ich fühl's richtig noch. Das ist wirklich, das ist schon so alt, aber es ist irgendwie noch, es löst noch was aus. Das ist. Ja, habt ihr irgendwie mal vor, irgendwie eure Lieder, wie viele Lieder habt ihr denn eigentlich so im Programm? Das kann man nicht sagen. Ihr seid ja Impro, ne? Nein, wir sind nicht. Das klingt jetzt auch so, als wenn wir so eine Studenten-Impro-Gruppe sind. Ja. Das stimmt nicht. Ja. Ja, wir geben uns schon Mühe, da irgendwie auch eine Tiefe reinzubringen. Zum Beispiel spielen wir gleich das Lied Perlentaucher. Und das ist schon, das ist anspruchsvoller von der Lyrik. Das kann ich nur bestätigen. Da sitze ich meistens weinend hinterm Schlagzeug. Weil Perlentaucher, das klingt mir jetzt aber auch so, wenn ich jetzt so meine Musikbibliothek nach Perlentauer suche, da finde ich bestimmt mindestens 5 Lieder. Das ist nur der Arbeitstitel. Eigentlich heißt das Hallo, hallo, ich bin im Schrank versteckt. Ich glaube, das war ein Titel, der mich auch mitunter beeindruckt hat. Ich wette, dass du nicht in deiner Mediathek da den Titel Hallo, hallo, hallo, ich bin im Schrank versteckt finden wirst. Weil das so speziell ist. Ja. Ja. Und auch ein guter Song. Was geht's denn im Titel, in dem Text? Ja, das sage ich jetzt nicht. Da musst du ein bisschen auch anteasen, weil sonst hauen die Leute ab. Kann nicht, ja. Man darf nicht alles verraten. Hier, wie war das mit Werde ein Star, mach dich rar? Ja, sollen wir mal. Wollt ihr jetzt gleich spielen oder sollen wir jetzt irgendwie noch irgendwie Pisse spielen? Einmal Pisse vorweg. Ich freue mich schon richtig auf Pisse. Das dauert nur eine Minute. Pisse, viel. Ja. Boah, geil. Hundeschillantine. Ja, wir haben gerade entdeckt, wir haben gemeinsame bekannte Freunde, ne? Nämlich die nicht irgendwelche Freunde, sondern Freunde. Ja, sondern die Superfreunde. Ja, ihr kennt die Superfreunde. Hö, sing du Arsch! Hö, sing von Hinterschwein! Hö! Nee, wir kennen Metal Bärten, Bauer Bühl und Nazi Nice. Ne? Ja, die kommen da aus unserer Gegend fast. Emsland, glaube ich. Ja. Spelle. Nee, Spelle ist das Hassdorf, ich weiß es nicht mehr. Ja, Spelle, ja. Die kommen aus Spelle, ja. Die haben irgendwo in einem Nachbardorf mal gespielt, daran erinnere ich mich. Aber mehr auch nicht. Die haben euch sozusagen so Punkrock-mäßig sozialisiert. Sozialisiert. Und so ungefähr war unsere erste Punkrock, Punkband auch. Wenn die Superfreunde nicht auf der Welt wären, dann wären wir jetzt nicht hier in diesem 27. Stock. Also wir haben das gemacht, wir haben uns dazu gemacht. Super quasi an die Hand genommen und diesen 27. Ich Stock. Ich habe von Superfreunden mehr Songs, als die Superfreunde von sich selbst Songs haben. Dann spiel doch mal hier. Oh ja, geil. Warte. Alle Superfreunde. Hier, ja, ne? Was? Die haben so viel. Was? Ja. Ja, ja, ich bin derjenige, der die ganzen Demos und alles aufgehoben hat und denen ist alles irgendwie über die 10 Jahre hinweg die Festplatte weggeflutscht. Und ich habe halt immer schön Backups gemacht, ne? Ja. Ja. Mach doch mal irgendwas, was nicht frauenverachtend ist. Vielleicht. Man findet keine Freundin mit Salat, finde ich schön. Man findet keine Freundin mit Salat, ist ein schöner Song. Den haben wir auch mal. Das erzähl ich jetzt nicht. Ja. Ja, können wir doch mal spielen, was für Superfreunde. Das überrascht mich jetzt, wie klein die Welt ist, ne? Das ist echt manchmal. Wie klein die Welt ist, ne? Ja. 1, 2, 3, 4! Wenn ich in den Garten komme, scheitern auf die Sand. Gegen uns Hauptpartei. So geht deine Kalb, da wächst man die Kraut. Meine Sorgen sind aus. Man findet keine Freunde mit Salat. Zugrunde geht dadurch der Staat. Wollt ihr diese Stadt noch retten? So bleibt bei Fleisch und bei Buletten. Sellerie für das Heer, Brokkoli für die Fregatte, Grünkohl für die Offiziere, Spargel für den General und der kleine Spieß. Er nährt sich von Grieß. Man findet keine Freunde mit Salat. Zugrunde geht dadurch der Staat. Wollt ihr diesen Staat noch retten? So bleibt bei Fleisch und bei Buletten. Thank you. Tja, das waren die Superfreunde. Bei denen durfte ich übrigens auch mal Bass spielen. Du? Ja, in Landau. Du warst Bassist ja, bei den Superfreunden? Ja, ein Lied, glaube ich, oder zwei. Welches? Ich weiß es nicht mehr, das ist schon lange her. Kannst du das Lied vorher oder musstest du das quasi auf der Bühne lernen? Ich kann natürlich alle Lieder auswendig, ist ja logisch. Weil du großer Fan bist. Ja, ja, klar. Ja, verstehe ich gut. Verstehe ich gut. So, was ist mit euch los? Hm. Achso. Jetzt haben wir unsere erste gemeinsame Ebene gefunden, ja. Endlich, nach dreiviertel Stunden. Ja, ja. Endlich ist das Eis gebrochen. Muss die Sendung gleich schon vorbei, schade. Musst du zusagen, wir kennen ja uns eigentlich erst seit, ist halt im 19.04 Uhr. Ja, 19.04 Uhr ist halt er gekommen, ne? Mhm. Und vorher habe ich euch nur auf der Bühne gesehen, Sonic Ballroom. Ja, ja. Guter Laden übrigens, kann ich nur verwerben. Und, Sonic Ballroom, sehr guter Laden. Besonders als Band, also sehr angenehm. Sehr fairer Laden, kommt mehr in Sonic Ballroom. Genauso wie das Limes in Mülheim, sehr angenehme Läden. Mhm. Das Schöne am Mülheim ist, dass die Konzerte so früh sind, da kann man noch viel, hat man noch viel Zeit zum Saufen. Mhm. Ja. Ja, ja. Die Prioritäten sind ja geklärt. Ein ja. Tommy mit TH hat den Chatroom betreten. Ich denke mal, es ist auch Zeit, jetzt mal ein Lied zu spielen von der Band Brutale Gruppe 5000. Das geht auch noch eine Minute 26. Ja, das ist sehr kurz und deshalb darf es hier... darfst hier laufen, ne? Ja, darf ne? Nur kurz dir. Sonst geht es ja von unserer Gesprächszeit ab. Ja, wir haben ja noch so viel zu reden. Noch so viel zu erzählen. Wo gerade das Eis gebrochen ist, dann müssen wir doch, das müssen wir noch ausnutzen. Ich merke auch, da entsteht was bei uns, ne? Wir merken, also, ist die Ebene ist da. Ich habe das ja auch schon auf dem Konzert gemerkt, ne? Ja. Dass mir, man merkt so die Vibes, ne? Weil ja, das ist so auf einmal, ich dachte, als ich ankam, dachte ich auch, das wird so ein trockenes Gespräch, so man hangelt sich von Satz zu Satz, aber jetzt fließt es. Ich kam. Jetzt fließt es so richtig. Ihr stand auf der Bühne, ihr habt noch kein Lied gespielt und habt mich persönlich begrüßt, so endlich mal einer, der uns sehen will. Ja, ja, genau. Dann habe ich gesagt, nee, ich gehe gleich wieder. Eigentlich bist du Pfleger. Ach, du warst das, ja, ja. Du warst das. Ja, ja. Und da sind wir immer noch dankbar und deswegen sind wir auch hier. Ja. Jetzt spielt doch mal Brutale Gruppe 5000. Ja, auch nagelneu Platte Zukunftsmaschine 2 mit dem Lied Vielleicht. Ich lieb. So. Ach nee, ich habe nichts mehr. Nee, das zweite. So, jetzt seid ihr hier, um hier auch Musik zu machen, ne? Du fängst ja an. Für eure Gage hier. Oh, da was spielen. Ja. Jetzt schon. Ja. Schnappt ihr mal die Gitarre. So, und ich mach das hier wieder mit den Mikros klar. Ja, mach das alles wieder runter oder so. Ähnlich. Ja. Ich halte das Mikro. Ja. Ich halte dein Mikro auch, ja. Und jetzt. Es beginnt. Geht's los. Ja. Ich stehe am Imbiss und esse ein Würstchen mit Senf. Du bist schön, so schön wie nie zuvor. Hab ich nicht gestern noch gesagt, dass ich das so sehr mag, wie du da stehst und Senf hinzufügst? Ich habe nachgedacht. Ich habe nachgedacht. Ich stehe da und möchte Gabel und du siehst mich gar nicht an. Und du stehst da wie ein waschechter Dieb und du trast dich da. hab doch Sekt gekauft, ich hab Sekt gekauft für die Party. Und ich sag Scheiße, wie komm ich denn nach Hause? Ich mache Feuer, ich habe Streichholz, ich sage nicht Bescheid, wenn ich geh. Drums! Wahnsinn. Darauf ein Karlskrone. Ja, darauf ein Bier. So. Das haben wir uns verdient. Das haben wir Tommy ja zurückerobert hier gerade mit dem Lied. Ja. Ja, jetzt muss ich erstmal verschnaufen. Ja, ich könnte jetzt sagen, ich hätte die ganze Zeit mitgepokt, aber die Leute, die in der Webcam das sehen, das, ich habe nur verkrampft die Mikros halten müssen. Ja, ist gut. Nee, aber wir sind ja alle irgendwie sozusagen sozialisiert worden mit den Superfreunden. Mhm. Ja, das heißt also, wir haben schon irgendwie gemeinsame Ebene und auch eine gemeinsame Zukunft. Klar. Und daran sollten wir arbeiten. Ja. Das heißt also, kommt mal öfters hier vorbei. Hier in diesem Studio? Ja, in dieses Studio. Haben wir jetzt ein Abo gewonnen? Können wir jetzt hier einmal im Monat vorbeikommen? Stammgäste. Auch wenn andere Gäste sind, wir sitzen einfach im Hintergrund. Ja, genau. Ja, ist gut. Ja, genau, so als Big Band. So, ja. Ne? Ah, wie geil, Studioband. Ja. Finde ich gut. Oh, ja, eine Showband. Das wird der Verdienst muss halt passen. Also, die erste Hausaufgabe, die ihr von mir bekommt, ihr habt ja am Anfang gehört, da hat Geld und Nelt machen immer so Jingles. Ihr müsst Pogo-Radio-Jingles machen. Das kriegen wir hin. Wir versuchen mal was. Ich brauche jede Woche einen neuen Jingle. Pass auf. Ja, du weißt schon. Was denn? Ja? Warte mal, ich muss das Mikro wieder leise machen, ne? Ja. 1, 2, 3, 4. Pogo Radio. Das war's? Ja, kurze Jingle. Ach so. Ja, sehr gut. Schneide ich dann nächste 10 Sendungen rein. Ich war jetzt ein bisschen überrascht. Ja. Ich habe auf meinen Einsatz gewartet. Ja, hab ich ja lange ausgedacht. Aber gut, das hat mir sehr gefallen. Ist mir jetzt auch im Ohr. Ja. Pogo Radio. Ja. Also es geht auch an die Bands da draußen, die, also wenn irgendwelche Leute zuhören, die auch in Bands spielen oder selber daheim irgendwie vielleicht sich irgendwie so ein Programm runtergeladen haben für einen Computer, wo man Musik machen kann. Ihr dürft gerne Jingles einschicken. Ich brauche für jede Sendung einen neuen Jingle. Ja, das finde ich gut. Ja. Ein bisschen Abwechslung. Ja, genau. Und deshalb spiele ich auch eine Band, von der ich auch erwarte, dass sie mir bald einen Jingle produziert. Die Band heißt Kavalierstadt. Die kommen aus Flensburg, glaube ich. Ach, wirklich? Ja. Haben wir gerade noch drüber gesprochen, ne? Haben wir noch drüber gesprochen. Abseits der Sendezeit, aber gut. Ja. Die nennen sich selber Mofa-Punks, aber ich glaube, es gibt in Deutschland irgendwie mindestens 10 Bands, die sich als Mofa-Punks bezeichnen. Deshalb finde ich das ein bisschen seltsam. Ja, aber ja. Lass noch mal reinhören. Lass machen, ne? Das Lied heißt Mofa, Mofa. Ich habe gerade meinen Führerschein gemacht und würde gerne vielleicht bei euch eintreten. Ich habe eine Mofa. Ja, ich habe eine Mofa und würde vielleicht gerne bei euch eintreten. Wo ist denn euer Sitz? Dann kann ich ja mal vorbeikommen mit meiner Mofa. Ja! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! Woo! Ich fahr Mofa, du fährst Mofa, wir fahren Mofa, Mofa, Mofa, let's go! Ein Tag! zwei Takte. Wir wollen Mofa fahren. Wir wollen hochfahren, wir wollen hochfahren, wir wollen hochfahren die ganze Nacht. Ja, das war die Band Kavalierstadt oder Start, wie sie wahrscheinlich da oben im Norden sagen. Ja, ja. Hat mir gut gefallen, ja. Ihr habt mir auch gut gefallen. Die Sendung ist vorbei. Oh, das war's schon? Ja, das war's schon. Dafür ja. Reisen wir ganz von... Ja, ja, ja. Unser ganzes Equipment hier angeschleppt. Ja, ja, ja. Wieder die falschen Versprechungen, ne? Erfüllt. Ja, ja, aber es gab ja Karlskrone. Das ja. reicht ja. Ja, das war wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 12.10. ist, dann hat sich immer eine Wiederholung oder wir sind hier live bei punkrockersradio.de. Und ich bedanke mich bei Christian. Heißt du Christian? Christian, ja. Wie hieß du nochmal? Rüdi. Ah, freut mich. Ja. Und du heißt Tobi. Richtig, ganz richtig. Ja, alles Christi vielleicht, ne? Also, wenn dann Christian ist an sich kein Spitzname, das hast du richtig rausgehört. Ja, ja. Aber eigentlich heißt er Christian Schkoffkoff. Ja. Ja. Was soll man machen, ne? Was soll man machen? Ich kann ja nichts dafür, für meinen Namen. Nee, einen Spitznamen gekriegt. Nee, ich finde auch Chris irgendwie ganz komisch als Spitznamen. Mhm. Heißen also, viele, ne? Ja, ja, es ist. Chrissy Pissy? Chrissy Pissy ist. Wie heißt du denn auf Tinder, dass man dich findet? Chrissy Pissy. Chrissy Pissy 85. Da stehen die Frauen drauf. Ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche vielleicht. Ich weiß noch nicht, weil ich bin jetzt gerade in Prüfung und weiß nicht, ob ich eine Sendung ausmache. Lasst euch nichts erzählen. Der hat auch für uns Zeit gehabt. Der wird morgen, der wird eh in der Woche wieder die Stunde, die kann er mal eben ja, abschalten von seinem Prüfungskram. Ja. Und danach wieder hinter die Bücher. Richtig. Ja, genau. Jetzt spielen wir noch ein Lied von meiner Lieblingsband Robinson Krause. Das heißt Schnittlauch. Und damit verabschiede ich mich. Viel Spaß, ne? Tschüss! Putzt euch die Zähne. Ciao. Und tschüss! Gute Nacht. Schlag ab!